Kundgabe 5164. Empfangen am 3. und 4.7.1951. Bibelforschung. Verstandeswissen. Nach Vortrag der Zeugen Jehovas. Nur das kann euch Menschen nützen, was ihr versteht, und ich werde wahrlich nicht von euch verlangen, ein euch unverständliches Wissen in euch aufzunehmen, weil solches nur euer Denken verwirrt, aber nicht eurer Seele zum Ausreifen verhilft. Wohl will ich euch in die Wahrheit leiten und euch also ein geistiges Wissen erschließen. Doch besser ist es, euch unwissend zu lassen, als euch verbildetes Geistesgut darzubieten oder euch eine Kost vorzusetzen, die für euch unverdaulich ist aus dem Grunde, dass die Lehrer selbst nicht die rechte Kenntnis besitzen und sie daher keine Fähigkeit haben, ihre Mitmenschen zu belehren. Die Kost, die sie anbieten, hat keine Nährkraft. Sie ist vielmehr nur geeignet, den gesunden Hunger nach rechter Speise zu unterdrücken und die Seelen zu belasten, ihnen also den Aufstieg zur Höhe zu erschweren. Es ist so wenig, was ihr Menschen zu wissen brauchet, um selig zu werden, und was euch an göttlichen Lehren zugeführt werden soll. Mein Liebegebot ist die kurz zusammengefasste Lehre, die euch meinen Willen kundgibt, und das Erfüllen meines Liebegebotes wird euch dann auch das Wissen eintragen, das euch zur Gewinnung des ewigen Lebens dienlich ist. Denn das rechte Wissen kommt als Folge eines Liebelebens. Das rechte Wissen, das der Wahrheit entspricht, ist die Auswirkung eines in Liebe geführten Lebenswandels. Und darum braucht euch Menschen nur die Liebe gepredigt zu werden, und ihr empfanget dann die rechte Kost, die eurer Seele taugliche Nahrung ist. Und diese Predigt könnet ihr alle verstehen. Sie erfordert nur euren Willen, das zu erfüllen, was ich von euch verlange. Nur uneigennützige Liebe verlange ich von euch, nicht aber, dass ihr euch verstandesmäßig an Wissen zu bereichern suchet, das nur richtig verständlich ist, so das Herz liebefähig und liebewillig ist. Begreifet es, ihr Menschen, dass jegliches geistige Wissen erst rechtes Wissen wird durch ein Liebeleben und dass es ohne ein solches keinen Wert hat vor meinen Augen und auch nicht für euch selbst. Darum, wenn ihr belehren wollet eure Mitmenschen, dann stellet ihnen nur den Segen eines rechten Liebelebens vor. Machet mich ihnen kenntlich als einen Gott der Liebe, der Weisheit und der Allmacht, auf dass sie mich lieben lernen und aus der Liebe zu mir auch Nächstenliebe üben. Und so ihr dieses Werk vollbracht habt, die Menschen anzuregen zu ständigem Liebeswirken, dann seid ihr wahrlich die besten Lehrmeister gewesen, dann habt ihr ihnen indirekt zum Wissen verholfen, das ihnen als Auswirkung der Liebe nun zufließt, weil dann der Geist in ihnen lebendig wird, der sie in die Wahrheit leitet, weil die Liebe ihnen Erhellung des Geistes einträgt und dem Menschen nun leicht verständlich ist, was nur verstandesmäßig ihm nicht erklärt werden kann. Denn der Geist allein gibt dem Wissen das Leben. Der Geist allein belehret den Menschen recht. Und so könnet ihr euch getrost zu meinen Schülern zählen, die ihr mein Wort von mir direkt empfanget und die ihr dieses mein Wort annehmet, so es euch von meinen Empfängern dargeboten wird. Euch alle belehre ich, denn ich weiß es, wer sich meiner Gabe gegenüber richtig einstellt. Ich weiß es, was jeder Einzelne benötigt. Und ich weiß auch, wie sie der Einzelne bewertet und verwertet. Und das allein ist ausschlaggebend, was er empfängt. So ich nun meine Schüler bedenke, nach Fähigkeit und Willen es anzunehmen, so könnet ihr daraus ersehen, dass ein Kopf voll Verstandeswissen keinen anderen Wert hat als den, vor den Mitmenschen als Wissen zu gelten. Denn so er dieses Verstandeswissen weitergibt, wird dadurch weder das Herz des Empfängers veredelt, noch der Seele geistige Nahrung zugeführt. Denn geistige Nahrung ist nur die, welche die Seele kräftig zum Aufstieg, Geistige Nahrung ist das Wissen, das die Liebe zu mir und zum Nächsten aufleben lässet. Und dazu gehöret wahrlich wenig, aber das rechte Wissen. So ihr nun glaubet, das Buch der Väter gründlichst erforschen zu müssen, lasset ihr mehr euren Verstand als das Herz tätig werden. Und es wird dann, was ihr an Erfolg erzielet, weniger der Seele dienen als mehr weltliches Wissen sein, wenngleich es geistigen Ursprungs ist. Denn ihr suchet vielmehr weltliche Geschehen aufzuklären und auch zeitmäßig anzugeben, als in meinem Heilsplan von Ewigkeit einzudringen, der jedoch nur eure geistige Gesundung bezweckt. Was ihr an Wissen aus dem Buch der Väter schöpfet, ist für diese Gesundung wenig geeignet. Ist doch immer nur die Liebe das einzigste Gesundungsmittel, und diese kann auch ohne ein solches Wissen geübt werden. Und sie muss auch zuvor geübt werden, ehe der Mensch von rechtem Wissen, von wahrheitsgemäßem geistigen Gedanken gut reden kann. Zu loben ist wohl der Eifer, mit dem sie mir zu dienen glauben. Doch nur dann ist dieser Eifer recht, wenn er sich in der Liebe zum Nächsten äußert, weil nur dann die Wiedergeburt des Geistes erzielt werden kann, die allein euch in alle Wahrheit versetzt. Alles, was für mich getan wird, erkenne ich jedoch an als Liebe zu mir. Doch es ist diese Liebe erst dann unter Beweis gestellt, so sie auch dem Nächsten gilt. Und diese Lehre soll überall verbreitet werden als wichtigstes Evangelium, denn davon hängt jegliche Erkenntnis ab, die Seelenreife und auch das ewige Leben. Nicht aber von seinem Wissen über geschichtliche Vorgänge oder von der Auslegung meines Wortes in nicht verständlichem Sinn. Nur die Erfüllung meines Willens führt euch Menschen zum Ziel. Und mein Wille ist und bleibt ein Leben in Liebe, ein Erfüllen meines Gebotes der Gottes- und der Nächstenliebe. Amen.